Der viel zitierte Zusammenbruch der klassischen Maya-Kultur im südlichen und zentralen Tiefland. Die blühenden Zeremonialzentren wurden aufgegeben und verfielen. Die Ursachen werden in katastrophalen Ereignissen vermutet. Auch in Yucatan gab es zur selben Zeit schon bedeutende Zeremonialstädte. Chichen und Koba errichteten Stelen mit Glypheninschriften. Chichen wurde verlassen wie die Städte im Süden, obwohl den Norden Yucatans kaum dieselben Katastrophen betroffen haben können. Koba wurde nicht verlassen und dort scheint von diesen Ereignissen nicht einmal Notiz genommen worden zu sein. Aber auch in Koba wurde um diese Zeit die Tradition aufgegeben, Stelen mit Glypheninschriften in Form der langen Rechnung zu machen. Das ist das einzige gemeinsame Merkmal des Endes der klassischen Epoche im ganzen Maya-Gebiet. Der Katun-Zyklus ist das chronologische Gerüst der Geschichte der Bücher des Chilambalam. Da er immer wieder dieselbe Periode der 13 Katun durchläuft, findet jeder einzelne Katun seine Entsprechung in allen anderen Katun desselben Zahlenkoeffizienten. Jeder Katun 11 Ahau ist mit jedem anderen Katun 11 Ahau vergleichbar. Maya-Geschichte ist zyklische Geschichte und erscheint als ein Drama, das nach seinem Ende wieder von vorn beginnt und in seiner Wiederkehr, die Geschichte, die es darstellt, mit der Zeit immer klarer offenbart. Da von den Glyphen nur die Datenangaben zu entziffern sind und die übrigen Mitteilungen weitgehend unverständlich bleiben, ist aus den Aufzeichnungen in dieser Schrift von den Maya wenig über ihre Geschichte zu erfahren. Aber schon 1556, knapp 10 Jahre nach Ende der Conquista, begannen Schreiber der Maya in einer von den Franziskanern entwickelten alphabetischen Umschrift der Maya-Sprache alte Glyphentexte aus den Faltbüchern abzuschreiben und führten danach die Aufzeichnungen ihrer Geschichte bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts fort. Das sind die Bücher des Chilambalam. In Zeremonialzentren wie Ixcacal bei Señor findet noch heute einmal im Jahr eine Lesung aus Büchern des Chilambalam statt. Die beiden für die Aufbewahrung der Bücher verantwortlichen Schreiber stehen vor einer Zuhörerschaft von 400 bis 500 Leuten, lesen Passagen abwechselnd laut vor und extemporieren über die göttlichen Offenbarungen und Beispiele aus ihrer Geschichte, die in den Büchern stehen. Diese Lesungen aus heiligen Manuskripten könnten ein ethnografisches Beispiel dafür sein, wie einmal die Glyphentexte gelesen worden sind. Zwei Leute, die den Text rezitierten und die sichtbaren Zeichen ausführlich ergänzten. Da standen sie, die göttlichen Worte des Jaguarsprechers zu verkünden. Gewaltige Pflöcke aus Jade im Ohr, lange weiße Knochen durch die Nase, Gold in den Nüstern, den falschen Bart aus Silber bis zur Brust, Vogelbälge ins Haar geflochten, Kürbisse, Trauben, Birnen, Melonen, Büschel von Orchideen, von Kolibris, Paradiesvögeln, Schwalben. Auf Kotonen stehend, erhöht über der Plaza. Das Buch des Chilambalam von Shumayel. Kapitel des anderen Jahres. Der Katun des ersten 11 Ahau. Der erste Sitz der Fremden im Land hier. 11 Ahau war der Katun. Der erste Grundstein für die Zählung der Katun. Der erste Teil des Katun. Ichkan Si-O war der Sitz des Katun bei der Ankunft der Fremden. Rot waren die Bärte der Söhne der Sonne, der Bärtigen, die von Osten kamen, als sie dem Land hier nahe kamen, als Fremde für das Land. Weiße Leute und rote Leute, die Söhne des Landes, das Herz der Blume. Itza und Shiu. Höchstes priesterliches Amt und zugleich höchster Posten in der Verwaltungsorganisation der Maya war der Herr des Katun, Balam, Jaguar oder Ahaukan, Klapperschlange, weil heute beider Tiere zu seinem Zeremonialkostüm gehörten. Durch ihn wurden alle öffentlichen Ämter, Landtitel und Tributrechte kontrolliert. Er verkörperte Macht und Ansehen. Sein Sitz war der Sitz des Catun. Die materiellen Vorteile, die es einer Stadt brachte, Sitz des Catun zu sein, finanzierten die aufwendigen Catun-Zeremonien. Sprecher des Jaguar war der Chilambalam. Er überwachte als Registrator die Landvermessungen und als großer Sonnenpriester die Prüfungen für die öffentlichen Ämter. Als Orakelpriester beherrschte er schamanische Trancetechniken. Er hatte aus seiner Kenntnis der Geschichte und ihrer Abläufe auf alle dringenden Fragen der Zeit eine Antwort zu geben und 5 Jahre vor Beginn seines offiziellen Amtes eine Voraussage über den allgemeinen Charakter und die zu erwartenden Besonderheiten des kommenden Catun zu machen. Die Geschichte der Bücher des Chilambalam beginnt irgendwann nach Ende der langen Rechnung mit dem Auftreten der Itza und der Tutulxiu auf der Halbinsel Yucatan. Itza, die Wasserzauberer, Tutulxiu, Büschel von Gräsern. Die Rivalität der beiden wird das weitere Geschick Yucatans bestimmen und prägt noch heute die dort herrschenden Verhältnisse.